Alles, was irgendwie gestaltet und entstaltet wurde, war ja Auswirkung der Raumkraft, der Richtung und der Strömung im All nach Anschauung unserer Vorfahren. Runen banden und Runen lösten. Und der Körper des Menschen musste in die Urständ, in den Urzustand zurück, wenn drei weiße Stäbe, also Runenstäbe, über ihn gebrochen wurden. Und wenn Runen schaffend neues Leben gestalten wollten, so erbaute man aus lauter Runenstäben die Brautkrone, die heute noch in Schweden über dem Haupt der Braut hängt, wenn sie beim Hochzeitsmahl sitzt. Runengebälke will aus Runenkräften und den Strömen der Liebe neue Körper, neue Häuser für neue aus dem All kommende Brüder und Schwestern schaffen, in der unter der Runenkrone sitzenden jungen Frau. So ging das Wissen von den Runenkräften, von den Kräften der Richtung und der Strömung durch die Jahrtausende, vielfältig geheißen, aber immer lebendig. Es ließ sich nicht ausrotten. Und vor etwa 20 Jahren stellte dann auch die Wissenschaft eine Strahlung fest, die zweifelsfrei aus dem Himmel über uns kommt. Zuerst nannte man die Strahlung nach ihrem Entdecker Hess, die hessische Strahlung. Wie der Zufall spielt. Hess ist das alte Wort für Pferd, heute noch im Norden gebräuchlich. Das Pferd ist altes germanisches Sinnbild des Priesters. Später setzte sich der Name Höhenstrahlung durch, nachdem man sie eine Zeit lang auch als Ultragammastrahlung bezeichnet hatte. Die Professoren Kohlhörster und Büttener waren es vor allen Dingen, die dann neben Rothe und dem Amerikaner Millikan weitere wichtige Feststellungen machten, die die Herkunft der Strahlen aus dem Kosmos sicherstellten. So tauchte auch noch die Bezeichnung Weltallstrahlung und kosmische Strahlung auf. So wären wir also auch wissenschaftlich auf dem Gebiet wieder an den Vorstufen der Erkenntnisse, nach denen unsere Vorfahren ihr ganzes Leben einrichteten. Die weiteren Forschungen von Kohlhörster und Rothe legten dann die Vermutung nahe, dass die Weltallstrahlen keine Gammastrahlen sein könnten, denn ihre Durchschlagskraft war viel größer als wie die der Gammastrahlen. Hoffmann und Steinko und Regener Stuttgart rechneten und untersuchten dann weiter, und heute steht fest, dass die Durchschlagskraft der Höhenstrahlen so stark ist, dass sie in 230 Meter Wassertiefe von Regener im Bodensee gemessen noch vorhanden ist. Steinko stellte überdies fest, dass die Höhenstrahlung im Albula-Tunnel unter rund 1000 Meter Gestein noch eine Bleiplatte mit 150 cm Dicke durchschlägt. Weitere Berechnungen ergaben dann, dass die Wellenlänge der Höhenstrahlung verschieden sein kann. Sie ergab für die von Hoffmann aufgefundene Strahlung 10 Billionstel Zentimeter, für die von Regener aufgefundene Strahlung 0,5 Billionstel Zentimeter. Danach ist also die Wellenlänge der Höhenstrahlung sicher millionenfach kleiner als die Welle, die wir als Lichtstrahl bezeichnen. Dementsprechend ist auch die Geschwindigkeit größer. Sie ist so groß, dass sie die Geschwindigkeit des Lichts millionenmal übertrifft, und das besagt, dass in der ganzen Welt etwas Verbindendes vorhanden ist, das Zeit und Entfernung in ein Nichts verschwinden lässt. Doch die Forschung ruhte nicht. Sie drang weiter in das Wesen der Höhenstrahlung vor. Nach einer Zeit setzte sich dann wieder die Ansicht durch, dass die Höhenstrahlung keine Wellenstrahlung sei, sondern eine reine Korpuskularstrahlung und also doch eine Ultragammastrahlung. Wir bedenken bei Betrachtung dieses Gebietes, dass die Atomforschung, die ja eigentlich die ganze moderne Strahlenforschung erst einleitete, in ihrer Namengebung auch auf die Kennzeichnung der einzelnen Werte und Eigenschaft der Höhenstrahlung überging. Die Höhenstrahlung weist ja Vorgänge und Eigenschaften und Erscheinungen auf, die auf dem Gebiet der Radioaktivität vorher festgestellt waren. Die Radioaktivität und ihre Erforschung belehrte uns bekanntlich in ihrer Erforschung über den Bau des Atoms. Die neue Strahlenforschung umfasst von den Gebieten, die hier heute für uns in Frage kommen, das Gebiet der Raumstrahlung, Höhenstrahlung und Tiefenstrahlung, der Radioaktivität und der Atomforschung. Wir bedenken dabei, dass eine scharfe und starre Grenze zwischen den einzelnen Gebieten nicht gezogen werden kann. Um uns in den Grundzügen klar zu werden, gehen wir vorerst auf den Bau des Atoms ein. Einiges zur Atomtheorie. Wie wir wissen, ist das Atom das Kleinstteil der sogenannten festen Materie. Ein Atom besteht aus dem Kern, Proton genannt, und einer mehr oder weniger großen Anzahl von Elektronen, die um den Atomkern, also um das Proton, mit großer Geschwindigkeit kreisen. Gehen von einem Atom Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen aus, so zerfällt es. Es findet eine Umgruppierung statt, bei der die Gamma-Strahlen entstehen, nachdem bei dem einsetzenden Zerfall des Atoms die Alpha- und Beta-Strahlen sich zeigten. Der Kern des Atoms besteht aber meistens aus mehreren Protonen. Bisher hat man etwa 92 verschiedene Atomkerne festgestellt. Weiter aber ist auch die Zahl der Elektronen verschieden groß. Es ergibt sich aus der Anzahl der Protonen und der Anzahl der Elektronen ja überhaupt die verschiedene Materie. Im Grunde aber sind nur zwei Spannungspole wirksam in dem Atom, der Kern und die Elektronen. Die radioaktiven Atome und alle Stoffe sind mehr oder weniger und in verschiedener Art radioaktiv, also ausstrahlend, unter anderem auch das Radium, senden Strahlungen verschiedener Art aus. Nach dem Stande der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis sendet das Radium, das ja ein Grundstoff ist, als eine Strahlung die Alpha-Strahlen, also A-Strahlen genannt, nach dem ersten Buchstaben im griechischen Alphabet, aus. Diese Alpha-Strahlen kennen wir auch als Helium, das auch als Luftschifffüllung dient. Helium ist aber ebenfalls ein Grundstoff. Da Grundstoffe sich nur verändern können, ist durch Aussendung des Helium das Radium aus eigenem in eine Teilung übergegangen, in einem Verfall in zwei Grundstoffe. Außer den Alpha-Strahlen werden vom Atom die Beta-Strahlen entsandt. Beta gleich B, der zweite Buchstabe im griechischen Alphabet. Diese Strahlen sind Elektronen. Bekanntlich ist das Elektron der negative Bestandteil des Atoms. Auch ist das Elektron die kleinste negative Elektrizitätsmenge. Was also als Beta-Strahlen abwandert vom Atom, sind Elektronen.